dein Gesicht stetig im Wettstreit mit meinen Augen. Ich lege meine Haut auf dich und suche rastlos Halt. In streng gefüllter Kammer meines Kopfes, wo kein Licht mehr hinfällt, spinnen sich Ängste und Gedanken zusammen, legen Stein für Stein das Fundament frei, sodass ich rücksichtslos meine Eifersucht anerkenne. Ich wünschte, die Sonne verdunkelt, dass nur ich dein Lächeln sehe.